Das erstaunte Europa sieht mit Spannung auf die kommende Auseinandersetzung. England-Hannover ist zu einem Bündnis mit Österreich bereit. Friedrichs Truppen können zunächst fast kampflos Schlesien besetzen, begeistert von der Bevölkerung begrüßt, die eine Gegenreformation der neuen Herrscherin befürchtet. Neiße wird eingeschlossen und Glogau fällt am 7. März in die Hand des Dessauers. Aber schon sind südlich von Glatz die Österreicher unter Feldzeugmeister Graf Neiperg über das Gebirge gekommen, Schlesien zurückzuerobern. Die preußischen Truppen sind zunächst zersplittert, doch erkennt Neiperg die Gunst der Lage nicht. Am 10. April 1741 kommt es um die Mittagsstunde bei dichtem Schneegestöber zur Schlacht bei Mollwitz. Die Österreicher sind an Infanterie schwächer, aber ihre Reiterei ist doppelt so stark. Unter Feldmarschallleutnant Johann von Römer wirft sie sich mit blendendem Elan auf die preußische Kavallerie und jagt sie in die Flucht. Bei der Attacke auf die preußische Infanterie fällt der tapfere Römer. Trotzdem sind die Reiterangriffe der Österreicher außerordentlich gefährlich. Feldmarschall Schwerin entfernt den König im kritischen Augenblick vom Schlachtfelde. Schließlich müssen die Österreicher vor der Feuerkraft und der Disziplin der preußischen Infanterie, die schnurgerade ausgerichtet wie auf dem Exerzierfelde vorgeht, weichen. Beide Teile haben die gleichen Verluste. Der Eindruck dieses ersten Sieges der jungen brandenburgischen Armee über die ehrwürdige, lang erprobte Kaiserliche ist ein gewaltiger, obwohl sich Neiperg in Oberschlesien hält. Der französische Graf Belle Isle, eben auf einer Bündnisreise begriffen, veranlasst nun den Kardinal Fleury zum Krieg gegen Österreich. Im Mai schließt Frankreich zu Nymphenburg mit Karl Albert von Bayern ab, im Juni zu Breslau mit Friedrich. Mit drei Heeren will es in den Krieg eingreifen und auch Schweden zu einem Angriff auf Russland bewegen, um dieses vom Eingreifen gegen Preußen fernzuhalten. Trotzdem lehnt Maria Theresia die englische Vermittlung ab. Ende Juli marschieren nun die Bayern in Oberösterreich ein, Linz fällt im September in ihre Hand. Die bayerischen Reiter streifen bis an die Tore von Wien. Der Hof flüchtet nach Graz, Maria Theresia scheint verloren zu sein. Von den Ungarn erhält sie erst nach bitterem Warten Anfang September in Pressburg die erbetene Hilfe. Die Königin hat die Magnaten hingerissen. Doch nutzen die Magyaren die Not der Habsburgerin aus, um ihren Machtwillen auch über Siebenbürgen geltend zu machen. Frankreich, selbst schon im Krieg stehend, veranlasst eine Änderung des Feldzugsplans, sodass die Armee des Kurfürsten von Bayern nach Böhmen abschwenkt, wodurch Wien der Besetzung entgeht. Durch ein Geheimabkommen mit Friedrich kann Maria Theresia gegen Übergabe von Neißen an die Preußen die Armee Neipergs abziehen. Der König aber hat das Abkommen bald bereut und sich als nicht mehr gebunden erklärt, weil die Österreicher die ausbedungene Geheimhaltung verletzt hatten. Bayern und Franzosen, unterstützt von den nun auch in den Krieg eingreifenden Sachsen, rücken in Böhmen ein. Prag wird mit stürmender Hand genommen, Karl Albert am 7. Dezember 1741 zum König von Böhmen ausgerufen. Franz Stephan, der Prag retten sollte, kommt zu spät. Am 24. Jänner wird der Bayer Karl der VII. Von 1742 bis 1745 in Frankfurt zum Kaiser gewählt, aber sein Glück ist bereits im Abflauen. Ende 1741 aufgebrochen, hat ein österreichisches Heer unter Graf Ludwig Thevenhüller Linz erobert und nach einem Sieg bei Scherding den Inn überschritten und, als der neu gewählte Kaiser gerade sein Krönungsmahl gibt, halten die Österreicher ihren Einzug in München. Maria Theresia will nun das eroberte Bayern behalten und den Kaiser mit Elsass und Lothringen entschädigen, dass sie den Franzosen abzujagen hofft. Das französische Hauptheer ist unter dem unfähigen Broglie im südlichen Böhmen festgehalten. Friedrich aber hat auf einem Vorstoß nach Mähren keinen nachhaltigen Erfolg geerntet, obwohl Zietens Husaren bereits bis ins Marchfeld ausschwärmten. Auf dem Rückzug erleidet der König durch die geschickt geführte leichte Reiterei des Gegners schwere Verluste. In offener Schlacht aber werden die Österreicher nach hartem Kampfe am 17. Mai 1742 zwischen Czaslau und Chotusitz zurückgeworfen. Doch nehmen sie eine Beute von 16 Standarten und Fahnen mit sich. Durch Vermittlung des englischen Gesandten Hünfort kommt es am 11. Juni 1742 zum Vorfrieden von Breslau, dem am 28. Juli der definitive Frieden von Berlin folgt. Friedrich erhält Schlesien und die Grafschaft Glatz, doch bleiben der Königin die Herzogtümer Teschen, Jägerndorf und Troppau. Ohne für seine Anstrengungen den geringsten Erfolg geerntet zu haben, schließt sich Sachsen dem Frieden an. Fortan tritt es stark hinter Preußen zurück. Dieses hat mit Schlesien ein Gebiet von 1,5 Millionen Einwohnern gewonnen. Durch das Ausscheiden Preußens erleichtert, weist Maria Theresia die Friedensvorschläge Fleurys zurück. Prag geht den Franzosen verloren. Auf dem Rückmarsch nach Eger verlieren sie die halbe Armee, der Rest kapituliert. In dem eroberten Böhmen lässt sich die Königin, ein Strafgericht vermeidend, die Krönung erteilen. Bayern, das mit französischer Hilfe wieder in die Hand Karls geraten war, wird durch den österreichischen Sieg bei Simbach am 13. Mai 1743 den Bayern und Franzosen wieder entrissen und Maria Theresia empfängt in stolzen Zukunftshoffnungen die Huldigung der altbayerischen und oberpfälzischen Stände. Inzwischen hat der König von England eine englisch-holländische Armee, die sogenannte pragmatische, zugunsten der Kaiserin aufgebracht. Die Franzosen schlagen sich gegen diese bunt gemischte Armee bei Dettingen erbärmlich schlecht und Kaiser Karl VII. Muss als Flüchtling im Reich umherziehen. Gegen Abtretung eines Grenzstriches von Mailand tritt Sardinien auf die Seite Österreichs. Sachsen geht mit Österreich ein Bündnis gegen jeden Angriff ein, die augenblicklichen Feinde der Kaiserin ausgenommen. Der Vertrag ist gegen die Preußen gerichtet.